Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. Ich hab Angst. Ich steck in großen Problemen. Die Dämonen riechen, werd ich nicht mehr los. Sie wollen meinen Tod, was wollen mein Tod? Ich steck in großen Problemen. Die Dämonen riechen, werd ich nicht mehr los. Sie wollen meinen Tod, was wollen mein Tod? Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. 72 Stunden wach, ich atme im Sekundentakt. Die Tage so viel mitgemacht, hab nicht mal mehr zum Zittern Kraft. Die Zeiger stehen auf kurz vor 8, nur in mir drin ist Mitternacht. Die letzten Stunden nachgedacht, was man wohl mit mir macht. Wenn sie sehen, ich hab wieder mal kein Geld gebracht. Wahrscheinlich stehen sie grad jetzt vor meiner Hauseinfahrt. Doch es ist keiner da, ich lebe im Exil. Ich hab es keinem gesagt, die Leute reden zu viel. Scheint Gefühl in dein Leben nicht zurück zu können. Aus Angst, sie könnten in deiner Gegend dein Gesicht erkennen. Nachts, dass ich die Lichter brenne, tagsüber bin ich kaum zu sehen. Ich hab gelernt, unsichtbar durch diese Welt zu gehen. Ich bin am Leben, doch flüchte nur von A nach B. Für mich verbeugt, muss mich alle 20 Meter drehen. Was kann es Schlimmeres geben, als so viel Angst zu haben, dass sie bald vor dir stehen und deinen Arsch ergraben. Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. Wenn sie vor der Tür stehen, wenn sie vor der Tür stehen, wenn sie vor der, wenn sie vor der, wenn sie vor der Tür stehen. Ich hab Angst. Ich steck in großen Problemen. Die Dämonen, die ich rief, werd ich nicht mehr los. Sie wollen meinen Tod, was wollen meinen Tod? Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. Ich sag meiner Braut jeden Tag, sie soll mich wecken, wenn ich schreie. Komm eingeschlafen, schwimm ich in ein Becken voller Haie. Es wird mich wahnsinnig machen, ich habe Haare gelassen im Traum. Schlag ich um, ich habe Panikattacken, denn ich werde verfolgt von einem Phantom, einem dunklen Mann. Hab meinen Herzen bei mir 24 Stunden lang. Der Feind will mich vernichten, ich weiß, was mir blüht. Ich kann den Tod überlisten mit unsterblicher Musik. Am kreativsten bin ich unzufrieden. Das Schreiben hindert mich daran, deinen Arsch unzunieten. Ich schreib jeden meiner Texte, als wäre er der Letzte. Immer mitten in die Fresse, denn vielleicht bin ich der Nächste. Schau durch meine Augen, Augen von einem Sünder. Aus dem Großstadtdschungel, ich lebe wie ein Wilder. Hier musst du dich durch die Eiszeit kämpfen. Durch diese Stadt voller Hass, voller Steinzeitmenschen. Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. Wenn sie vor der Tür stehen, wenn sie vor der Tür stehen, wenn sie vor der, wenn sie vor der, wenn sie vor der Tür stehen. Ich hab Angst. Ich steck in großen Problemen. Die Dämonen, die ich rief, werd ich nicht mehr los. Sie wollen meinen Tod, was wollen mein Tod? Wenn sie vor der Tür stehen, sagt, du hast mich nicht gesehen. Die Wände hier am Ohren, pass auf, dass du leise sprichst. Sieh dich vor, du weißt nie, ob du alleine bist oder mit dem nächsten Schritt ein deiner Feinde trifft. Kannst nicht mit den Bullen reden, weil du dann einsitzt. Heilen ist gut, doch vorbeugen ist besser. Schnapp in deinen Schuhen, unter den Kissen das Küchenmesser. Gewohnheiten sind tödlich, sie helfen dich zu finden. Mathematik der Straße, rechne mit dem Schlimmsten. Ich bin vorsichtig, meine die gewohnten Stellen. Wechsel für jedes Gespräch meine Telefonzellen. Bei jedem Hundebellen schockt es mir den Atem. Und ich bete zu Gott, Herr, vergib mir meine Taten. Doch ich habe ihn verraten, das Böse gewinnt. Man wird mich jagen, so lang bis das Lösegeld stimmt. Ich seh mein Spiegel an, kann mich nicht mehr erkennen. Eingefallene Wangen und mein Gesicht.